Der zweite Vortrag zur Vortragsreihe zur feministischen Kritik am Poststrukturalismus. Der Lars Quadfasel fällt vielleicht so ein bisschen aus dem Raster der Referenten und Referentinnen heraus. Kommt nicht unbedingt so aus derselben Ecke, aber hat sehr, sehr gute Sachen geschrieben, unter anderem zur Religionskritik, zur Leibfeindlichkeit und eben auch, wie ich finde, eine sehr lesenswerte Kritik zu Judy Butler. Und ja, schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank, würde ich dir das Wort übergeben. Ja, dann bedanke ich mich auch herzlich für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Einmal vorweg, ich bin in Hamburg in einer Assoziation namens Hamburger Studienbibliothek und wer mal nach Hamburg kommt, kann da vorbeikommen. Das ist auch tatsächlich eine kleine Bibliothek mit sehr schönen Büchern und normalerweise mögen Leute, die aus anderen Städten kommen, das immer sehr gerne. In Hamburg ist das dann immer anders. Und ich habe hier noch ein paar, die letzten Überreste unserer Broschüre zu Hamburger Verhältnissen mitgebracht, die sich dann ja, wie ich heute Morgen noch las, hier auch in Tübingen reproduziert haben mit dem Boykottaufruf gegen diese Veranstaltung. Also es geht wesentlich darauf zurück, dass vor 2 Jahren in Hamburg Antiimperialisten einen Film von Claude Lanzmann blockiert haben und dabei Judenschweine gebrüllt. Und wer das so ein bisschen mehr nachlesen möchte, was vielleicht auch exemplarisch für Szeneverhältnisse in anderen Städten ist, kann ich, wie gesagt, hier gerne noch diese Broschüre als Lesehinweis abgeben. Gut, genau, es soll einem heute Abend ja um die Kritik des poststrukturalistischen Feminismus und insbesondere von Judith Butler gehen. Und ich möchte einleitend ein kurzes Zitat vorlesen. Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache. Das rechte Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche Irrtum ist nur zu bewundern, dass die Leute meinen, sie sprechen um der Dinge willen. Gerade das Eigentümliche der Sprache, dass sie sich bloß um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie ein so wunderbares und fruchtbares Geheimnis, dass wenn einer bloß spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originellsten Wahrheiten ausspricht. Will er aber von etwas Bestimmtem sprechen, so lässt ihn die launige Sprache das lächerlichste und verkehrteste Zeug sagen. Das ist kein poststrukturalistisches Traktat, sondern von Novalis, der Monolog von 1798. Und eigentlich zeigt das auch nur, es gibt so nicht wirklich was Neues unter der Sonne. Dann um in unseren... Okay, gut, da... Na, also ich fand das Zitat mal sehr schön, als ich es gefunden hatte, weil es eigentlich genau die gleiche Sprachvorstellung schon ist, die dann in der Postmoderne zur großen Entdeckung wird, nämlich es gibt in der Sprache gar keine Referenz auf die Dinge, das ist ein selbstgenügsam, in sich zirkulierendes Etwas und wer Bedeutungen aussprechen will, kommt damit jedenfalls nicht weit. Um dann Zitate zu unserem Gegenstand zu bringen, möchte ich einmal auch so eher atmosphärisch ein paar Zitate aus dem Büchlein Judith Butler zur Einführung von Hannelore Bublitz aus der ja recht renommierten Junius zur Einführungsreihe vorlesen. Butlers Theorieprojekt ist zentriert um die Vorstellung, dass Worte von der Macht durchdrungen sind und die Macht haben, Dinge wie den biologischen Körper aus der begrifflichen Substanz heraus zu fertigen. Ein zentraler Aspekt ist daher die Infragestellung des Materiekonzeptes und des Körpers als vorgängiger Voraussetzung der Zeichen und der Sprache, der diskursiven und symbolischen Bedeutung. Dann geht es ein paar Seiten später weiter. Der diskursive Geist nimmt performativ körperliche Gestalt an. Das zeigt, dass Diskurse mehr sind als die bloße Bezeichnung der Dinge. Dann kommt etwas weiter unten. Butler geht davon aus, dass solche diskursiv hervorgebrachten Sachverhalte den Körper durch Geschlechtszeichen markieren, denen Akte der Verkörperung folgen. Dann wieder eine Seite weiter. In beiden Fällen, bei performativen Sprechakten und Diskursen, wird sprachphilosophisch angenommen, dass Sprache die Bedingung der Hervorbringung und der Repräsentation von Materie ist und dass diese gleichermaßen Ort der Erzeugung und Entstehung wie die sprachliche Form von dieser nicht zu lösen ist. Wieder noch mal ein paar Seiten weiter. Materie und Form stellen einen untrennbaren Zusammenhang dar. Erzeugendes und Erzeugtes, Signifikant und Signifikat, Sprache und Wirklichkeit, Sagen und Tun sind eins. Konstruktion und Materialisierung bilden ein und denselben Vorgang. Und so könnte man ziemlich lange weitermachen. Was ich daran interessant finde, ist, dass der Text im Prinzip und das war so ein bisschen die frustrierende Erfahrung beim Lesen, überhaupt nicht von der Stelle kommt, sondern eigentlich immer nur ein und denselben Gedanken wieder und wieder wiederholt, nämlich Diskurse konstruieren Materialität. Und das in so verschiedenen, von verschiedenen Seiten. Mal gibt es dann die Stelle, die Tatsache, dass Körper diskursiv konstruiert werden, zeigt, dass ein Diskurs mehr ist als bloße Bezeichnung. Dann wiederum wird sozusagen sprachphilosophisch etwas angenommen. Und ich könnte, glaube ich, ungefähr einen ähnlichen Text verfassen, der sagt, 2 plus 2 ist 5, weil 5 plus 5 2 ist, 5 gleich 2 plus 2 ist. Und dass 2 plus 2 gleich 5 ist, zeigt, dass das so sein muss. Und es wird übrigens mathematikphilosophisch angenommen, dass 2 plus 2 gleich 5 ist, jedenfalls in dieser besonderen Theorie. Das sagt überhaupt noch nichts über das Wahre oder Falsche aus, aber ich fand sehr bezeichnend, dass die Autorin eigentlich überhaupt kein Argument entwickeln will, irgendetwas plausibel machen, sondern tatsächlich eher vor sich hin raunt, beziehungsweise noch konkreter eigentlich, ein und denselben Satz immer wieder beschwörend wiederholt, als würde sie ihn selber gar nicht wirklich ganz glauben. Und es müsse sie weniger ihre Leser und Leserinnen als sich selber überzeugen. Andererseits glaube ich, dass das schon durchaus korrekt ist, denn viel von der Rezeption von Judith Butler, zumindest wie ich sie im deutschsprachigen Raum kenne, reduziert sich auch exakt und genau auf diesen einen Gedanken. Und dem, was ich nachgehen möchte, ist, was macht eigentlich die Anziehungskraft einer Theorie aus, die sich wirklich genau auf diesen einen Gedanken, zumindest aus Sicht ihrer Anhängerinnen und Anhänger, herunterbrechen lässt, die ansonsten wirklich, wie zu zeigen wäre, schrecklich inhaltslos ist, dezidiert antimaterialistisch, kein bisschen revolutionär und sogar, wie wiederum zu zeigen wäre, komplett antireformistisch und dabei auch noch schrecklich schlecht geschrieben. Um das ein bisschen nachvollziehbar zu machen, denke ich, macht es Sinn, zumindest kurz den Weg zu Butler zu rekapitulieren, um zumindest zu zeigen, was vielleicht Leute an Lösungsangeboten darin gesehen haben. Ich denke, dass eins der Impassés der Sackgassen des Feminismus seit der neuen Frauenbewegung, also seit den späten 60ern, frühen 70ern, immer die Frage war, und bis heute ist, die sich so verdinglicht auf die Termini Gleichheit und Differenz bringen lässt. Oder vielleicht ein bisschen plastischer, wann eigentlich Frau als Mensch und wann sie als Frau betroffen ist von Herrschaftsverhältnissen. Diese Dichotomie, Aporie, wie auch immer man sie nennen will, kämpfen wir jetzt als Frauen um Gleichheit mit den Männern oder um Differenz von ihnen, wurde natürlich dann insbesondere nach Niedergang der aktivistischen Phase akut, wo sich die Frauenbewegung einerseits aufspaltete in die Lobbyismus betrieben in Parteien, Verbänden, Universitäten für Gleichstellung bis hin eben zu den Kampagnen Frauen in die Bundeswehr. Das wäre eben dann der Gleichheitsflügel. Oder eben bis in die eher esoterische Fraktion hinein, die viel feministischen Mystizismus treibt und Menstruationshütten baut. Das ist sozusagen dann die konsequenteste Form des Differenzflügels. Letztlich lässt sich diese Frage Gleichheit oder Differenz abbilden, wenn sie auch nicht komplett identisch ist, mit ihr abbilden auf die Frage Natur oder Kultur. Meint also veränderbar oder unveränderbar. Klassische feministische Position von Simone de Beauvoir an, wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden zu Frauen gemacht. Es gibt zwar das biologische Geschlecht, aber entscheidend ist das, was dann mit einem linguistischen Fachausdruck Gender genannt wird, also die Geschlechtsidentität, die grammatische und im weiteren Sinne soziale, und die natürlich veränderbar ist und eigentlich in nur einem kontingenten Verhältnis zum biologischen Geschlecht steht. Während dann umgekehrt der Differenzfeminismus natürlich viel stärker auf den Sexteil zurückgreift, wie gesagt, Menstruationshütten, also die irreduzible Differenz der Geschlechter betont, nur eben die Wertung verändern will. Diese Trennung hat dann natürlich immer das stetige Rätsel hervorgerufen, und zwar für beide Seiten. Wo ziehen wir denn jetzt eigentlich den Trennungsstrich? Wo hört Natur auf? Wo fängt Kultur an? Was an der Frage falsch ist, komme ich später noch drauf. Aber Butlers Versprechen, mit dem sie auf die Szene trat und Furore machte, Butlers Versprechen war natürlich genau aus dieser Sackgasse rauszukommen, mit dem berühmten Satz, dass Sex immer schon Gender sei, also biologisches Geschlecht immer schon sozial konstruierte und damit auch veränderbare Geschlechtsidentität. Die Kehrseite der ganzen, der Gleichstellung, der Gleichsetzung, dass Gender damit aber auch immer schon Sex ist, das heißt ebenso starr und unauslöschliches Schicksal, wie als wäre es wirklich biologisch, das ist das, was man sich dann als Problem mit einkauft. Aber tatsächlich erstmal kann man sagen, denke ich, dass diese Frage Gleichheit oder Differenz mit dem Siegeszug dieser bestimmten Fragestellung des poststrukturalistischen Feminismus sehr viel an ihrer Brisanz, an ihrer Drängendheit verloren hat. Also selten nur noch Thema wird, weil man quasi oder Frau diese Zauberformel in der Hand hat. Es gibt gar keinen Unterschied. Diese Lösung war durchaus nicht im Poststrukturalismus vorgezeichnet. Wenn man sich andere frühere Vertreterinnen dieser Theorierichtung anguckt, die zuerst mit genau dieser Bezeichnung belegt wurden, poststrukturalistische Feministinnen, Frauen wie Lucy Rigaret oder wie hieß sie mit Vornamen, Julia Kristeva, danke, die hatten durchaus sehr andere, wenn nicht gar gegenteilige Lösungen zu Frau Butler. Auch sie haben ja auf die Linie, die für Butler wichtig ist, die theoretische Linie Lévi-Strauss, Lacan oder Derrida zurückgegriffen. Das heißt, Lévi-Strauss wegweisende Theorie der Entzifferung der Strukturlogik der Verwandtschaftsverhältnisse, der Verwandtschaftsstrukturen, wo Lévi-Strauss eben sagt, Inzesttabu ist das entscheidende Konstituum von Kultur, weil Inzesttabu heißt, dass die Frauen nicht in der Familie bleiben, sondern als Tauschobjekte Verbindungen zu anderen Familien herstellen und dass sich Kultur auf der Grundlage von Frauentausch konstituiert. Also die Männer stellen ihre Verbindung her, indem sie Frauen untereinander zur Heirat austauschen. Das hat er dann eben an ganz vielen verschiedenen, in ganz vielen ethnologischen Studien gezeigt. Und albernerweise war das aber gar nicht als Kritik groß gemeint, sondern erstmal so als Feststellung. Kultur funktioniert so ganz gut. Und dieses Bild der Frau als kursierendes Objekt dann nochmal erweitert in der Lacanschen linguistischen Psychoanalyse, wo eben überhaupt nur noch so Zeichen kursieren und eine symbolische Ordnung herstellen, brachte dann eben das Bild hervor einer Phallokratie, das heißt einer Übereinstimmung von symbolischer Ordnung, also der Zeichenordnung und Frauentausch, oder anders ausgedrückt, dass Frauen eben unter dem Gesetz des Vaters selber als Objekt, als Zeichen kursieren. Und die Reaktion eben bei Lucy Rigaret oder bei Helene Cézanne oder bei Julia Kristeva war eben, daraus den Schluss zu ziehen, in so dezidiert oppositionellen Wendungen, wenn man sich zum Beispiel Hefte der Zeitschrift Alternative aus den Mitte bis späten 70ern anguckt, dann ist das eben mit einem ganz starken oppositionellen, revolutionären Impuls immer formuliert. Also ein Rekurs auf das Weibliche als das Oppositionelle, als das Nicht-Diskursive, als das, was sich eben dieser Phallokratie, dieser Logokratie entzieht, was eben nicht diskursiv ist, nicht logifiziert ist. Bei Irigaray heißt es dann, die Frau ist das Geschlecht, was nicht eins ist, was sich nicht identifizieren lässt, was man ja schon daran sehe, dass sich bei der Frau ihre Schamlippen berühren und sie also kein externes Objekt braucht, um sich Lust zu verschaffen. Bei Julia Kristeva ist das vor allen Dingen der Begriff der Semiotik, was dann, was eben Laute meint, die nicht sprachlich sind und die sie vor allen Dingen in der Mutter-Kind-Beziehung dann findet. Ob das nun die Geburtsschreie sind oder das heulende Kind oder eben auch das Luststöhnen. Das ist also das, was Kristeva als das Semiotische bezeichnet und gegen das Symbolische setzt, wo es tatsächlich immer eine sehr starke Schlagseite hin zu dieser Verklärung des Mütterlichen gibt. Wenn man sowas wie Geschichten von der Liebe oder so mal liest von Kristeva. Und also alles aber eigentlich eher Theorien, die ziemlich auf diesen eher etwas sind, was man eigentlich so heute Essentialismus bezeichnen würde. Also die essentielle, wesenhafte Andersartigkeit der Frau. Also ziemlich genau das nicht, was man heute eigentlich unter dem Begriff Poststrukturalismus denkt. Butlers Innovation in diesem Theorieschrank ist, denke ich, zweierlei. Erstens die Formulierung, es gibt kein Jenseits der symbolischen Ordnung. Die heißt bei ihr mal eben Ordnung, Norm, Gesetz, Macht, meint aber eigentlich immer alles das Gleiche. Jedenfalls habe ich keinen Unterschied feststellen können, wenn sie die Begriffe verwenden. Und das ist eben die zentrale These, es gibt davon kein Jenseits, also auch kein Semiotisches, kein Geschlecht, was nicht eins ist. Das seien alles essentialistische Fiktionen, die nur eben auf das Gesetz eigentlich reinfielen. Und insofern, indem damit irgendwelche falschen Idyllen von weiblichem Anderssein vertrieben werden, war das natürlich erstmal eine vernünftige, sinnvolle Innovation. Wichtiger, denke ich noch, war bei Butler ein ganz bestimmter radikaler Gestus des Tabula Rasa machen. So, ich lasse hier nichts stehen. Ich zeige, dass alles von der symbolischen Ordnung, vom Gesetz, von der Macht konstituiert ist. Was von vielen Anhängern dann natürlich so gelesen wurde als: Wir müssen daher auch alles verwerfen. Bei Butler selber funktioniert das ein bisschen anders. Aber auch da ist ihre Lösung erstmal eine, die durchaus ganz attraktiv ist, indem sie nämlich sagt, ja, also es gibt eben nichts jenseits der Macht, der Ordnung, des Gesetzes, aber genau die gleichen Mechanismen, die Frauen normieren, die Geschlechtsidentitäten normieren, sind ja die, die zugleich deren Subversion ermöglichen. Einerseits, weil sie eben nicht ein für alle Mal hergestellt sind, sondern ständig wiederholt werden müssen. Also man muss sich ständig selber als Mann oder Frau oder Heterosexueller, Heterosexuelle, wie auch immer, immer wieder neu identifizieren. Und dieses immer wieder neu ermögliche ja so Butler die Gelegenheit produktiver Verfehlung, wodurch man zwar nicht aus diesem Ganzen rauskommt, aber das irgendwie verschieben könne, unterminieren oder zumindest die Gemachtheit offenlegen. Und zum anderen würde das Gesetz eben abweichende Geschlechtsidentitäten produzieren, zwar eigentlich erstmal zu Abgrenzungszwecken, aber sie damit auch zur Verfügung stellen. Also lesbisch, schwul, bisexuell. Darauf beschränkt sich das eigentlich. Es gibt also so Fetischisten, Päderasten, Sodomiten oder so, kommen bei ihr nicht vor. Und diese Bewegung, dass also das Gleiche, dass das Gesetz der Herrschaft eben zugleich ein Gesetz der Subversion ist, das ist ein Gedanke, der denke ich, relativ neu in feministischer Theorie war, weil also anders als, was weiß ich, bei Marx ist das ja immer im Marxismus zumindest oder gerade im Marxismus-Leninismus das große Versprechen, das Kapital, was uns unterdrückt, produziert zugleich seine eigenen Totengräber. So eine tolle Formel gab es im Feminismus nicht, aber jetzt gab sie. Das Gesetz produziert zugleich die Möglichkeit seiner produktiven Verfehlung. Ich muss also nicht von außen kommen, ich kann das aus seiner eigenen Logik, ja, aber was eigentlich genau? Überwinden auf jeden Fall nicht. Und deshalb ist die Frage, stimmt dieser Eindruck des Radikalen, des radikalen Gestus, des mit allem klar Schiff machen? Einerseits gibt es zumindest diese sprachmagische Vorstellung, Bezeichnungen produzieren nicht nur zum Beispiel die Kategorie Körper, sondern wirklich die Sache Körper selbst. Die gibt es durchaus im Werk. Aber anders als in dieser Einführung würde sich eine Judith Butler auf so etwas nie festlegen. Ein Zitat aus Gender Trouble, also Unbehagen der Geschlechter. Sie resümiert die Forschung zum XY-Chromosom. Man könnte ja meinen, das ist eigentlich jetzt der Einsatzpunkt, um zu sagen, haha, alles nur konstruiert. Aber sie schreibt, daraus folgt nicht, also aus diesen Forschungen, dass man keine gültige, beweisbare These zur Geschlechtsbestimmung aufstellen kann, sondern eher, dass die Untersuchung der Bestimmung des anatomischen Geschlechtes durch bestimmte kulturelle Annahmen über den jeweiligen Status von Männern und Frauen selbst eingerahmt wird. Das klingt zumindest schon mal sehr viel zurückgenommener. Es hält sich, anders ausgedrückt, etwas böser ausgedrückt, alle Optionen offen. Überhaupt will Butler nicht so richtig zum Bild der Radikalen passen, die zumindest in ihrer bundesdeutschen Rezeption aus ihr gemacht wird. In Bodies That Matter, also Körper von Gewicht, beruft sie sich auf Jacques Lacan, den französischen Psychoanalytiker, mit dem gezielt, um gegen den Utopismus bestimmter feministischer Psychoanalytikerinnen vorzugehen, man könne durch Veränderung der Familienverhältnisse tatsächlich die symbolische Ordnung der Geschlechter radikal ändern. Das wird eben als Utopismus abgetan. Oder vielleicht noch drastischer, Der Streit um die Differenz, ein Sammelband von Texten. Dies bedeutet politisch, dass es keine Opposition zur Macht gibt, die nicht selbst bereits Teil des Machtapparates wäre. Dass Emanzipation niemals die Transzendenz der Macht an sich sein kann. Und es ist eigentlich fraglich, wenn ich das voraussetze, was ich dann noch davon habe, durch produktive Verfehlung, durch Subversion, das Produziertsein der Geschlechtsidentitäten offenzulegen, wenn ich daraus trotzdem eigentlich nicht rauskomme, wenn es gar kein Entkommen gibt. Normalerweise ist das Wissen, es könnte anders sein, aber es soll nicht sein, schicksalshaft, dass es so ist, da kommen wir nicht raus. Keins, was einen so entspannt und mit den Verhältnissen versöhnt, sondern eigentlich eher verrückt machen müsste und noch ein bisschen bösartiger, als wenn man wirklich der Vorstellung anhängt, das sei alles von Natur aus so. Deshalb verdummen gescheiterte Revolutionen, solange die Leute glauben, naja, das ist von Natur so eingerichtet, dass es oben einen Grundherrn gibt und unten uns Bauern oder von Gott, dann ist das eben so. Aber wenn man mal versucht hat, das zu ändern und aber geschlagen wird und weiß, es müsste nicht so sein, aber ich muss es trotzdem machen, dann ist das eben ein Gedanke, den man wirklich, wirklich normalerweise radikal aus dem Gehirn schlagen muss und eigentlich noch viel affirmativer denkt, um genau das ertragen zu können. Aber Butler geht eben davon aus, dass es den Leuten irgendwie gut tut, wenn sie wissen, sie kommen nicht raus, aber kontingent ist das Ganze trotzdem. Schwärmt gar von der Plastizität und Flexibilität des Gesetzes, das viel produktiver sei, als so Leute wie Freud oder Lacan oder so angenommen hätten. Jedenfalls nach einem Versprechen, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein verächtliches und eben auch geschlechtlich unterdrücktes Wesen ist, klingt das nicht. Und ich denke, der Schlüssel zum Erfolg von Butlers Theorie ist eigentlich gar nicht das, was sie sagt, sondern das, wovon sie, wenn auch sehr laut und deutlich, nicht spricht. Allein der Begriff Kontingenz der Macht, der bei ihr immer wieder fällt, also die Macht, von der man eben nicht genau weiß, was sie ist, aber irgendwie der Diskurs, die symbolische Ordnung, die normativen Bilder, was auch immer, die sind einerseits allmächtig, andererseits eben kontingent, will sagen, sie haben keine Grundlage in irgendwas, sie sind einfach da. Und das klingt weniger nach einer Kritik als einer Mystifizierung. Insofern, und es ist wirklich interessant, wie komplett Butler eigentlich darauf verzichtet, von Politik zu reden, gar von Ökonomie. Was für einen großen Bogen sie also schlägt, um die Geschichte gesellschaftlicher Naturverhältnisse, aus denen sich vielleicht tatsächlich erklären ließe, warum eine bestimmte Ordnung der Geschlechter so entstanden ist, ohne dass sie damit gleich zu legitimieren wäre. Weiter erklärt Butler, wovon man auf keinen Fall reden kann, ist zum Beispiel die Lust vor dem Gesetz. Das heißt, bevor das Gesetz das frühkindliche, kleinkindliche Wesen zum Subjekt normiert. Wovon wir also mit anderen Worten nicht reden dürfen, sind die ersten 1, 2, 3 Lebensjahre, denn da das Kind nicht sprechen kann, hat es uns auch nichts zu sagen. Und ruft sie in ihrem Buch Bodies Matter, die durchaus ja gegen sie erhobene Kritik, sie würde eben von Körpern in ihrer Verletzlichkeit nicht sprechen, stellt sie also die rhetorische Frage, wie sei es denn dann mit einem verletzbaren, schmerzenden Körper, dann findet man 2 Seiten epistemologische Erwägungen über den Körper, über den Begriff des Körpers, bis am Ende wirklich jeder vergessen hat, was war eigentlich noch die Frage. Aber es klang interessant. Materie stammt dann irgendwie von Mater etymologisch ab und also Mutter. Und das ist auch alles total interessant, aber sie vermeidet damit wirklich unglaublich beeindruckend, ihre selbstgestellte Frage zu beantworten. aber man hat das Gefühl, es ist drüber geredet worden. Und eine der bizarrsten Stellen in dem Werk finde ich, was sie über den Topos der Kastration des Ödipus-Komplexes zu sagen hat. Also die Butler ist ja auch entgegen einer weit verbreiteten Legende keine Kritikerin der Psychoanalyse. Sie möchte eine weichere, sanftere Psychoanalyse, aber sie beruft sich durchaus auf Freud zustimmend, verwendet dessen Begriffe, auch Lacans zum gewissen Teil, und folgt in ihrer ganzen Vorstellung von Gesetz der Theorie eben, dass das Gesetz des Vaters mit dem, was in der Psychoanalyse Ödipus-Komplex heißt, den Kindern aufgeherrscht wird und das Machtmittel ist dabei natürlich die Kastrationsdrohung des Vaters, die entweder tatsächlich erlebt wird von den Kindern oder eben fantasiert, er könnte. Er hat ja die Macht und ich bin so schwach. Und Butler sagt, ich habe es dummerweise hier nur auf Englisch, ich gucke mal, ob ich das eben schnell ins Deutsche. Kastration ist die Figur der Strafe. Die Angst vor der Kastration motiviert die Annahme des männlichen Geschlechtes. Die Angst davor, nicht kastriert zu werden, motiviert die Annahme des weiblichen Geschlechtes. Das ist allerdings eine ziemlich bemerkenswerte Umdeutung, denn bei Freud ist klar, dass die Angst vor der Kastration für beide Geschlechter entscheidend ist, nur auf sehr verschiedene Art, dass die Jungs also eben Angst haben, um ihren Phallus fürchten, während die Mädchen eben fürchten, schon kastriert zu sein, was aber weiterhin natürlich also ein angstbesetztes Bild ist. Das umzudrehen, zu sagen, Mädchen fürchten, nicht kastriert zu sein, das nimmt sozusagen alles, was bei Freud mitschwingt an diesem körperlichen, wirklich brutalen, den bösartigen Einschnitten, die es auch heißt, Subjekt zu werden, nimmt es völlig zurück, indem eins so schlimm sein kann wie das andere, also wirklich nur noch ein linguistisches Spiel ist. Und so funktioniert, wenn man so liest, und eigentlich ganz vieles, wie ein linguistisches Spiel, wie eine linguistische Ekritur, Automatik, von der man so weggetrieben wird, so ein bisschen wo sich hinlesen kann, wo die Diskurse für sich selber sprechen. Das ist natürlich für sie auch methodisch wichtig, dass sie nicht einfach als Subjekt spricht, sondern die Diskurse selber sprechen lässt, aber wodurch auch dann eben tatsächlich über nichts anderes geredet wird, als was andere schon mal gesagt haben. Wo sich mit anderen Worten der Text wie eine Käseglocke über die schmutzige, bösartige, schmerzhafte, wirkliche Welt legt, in der Menschen eben nicht nur einfach Diskurseffekte praktizieren, sondern foltern und töten, hungern und sterben und vergewaltigen. Und ich kenne, glaube ich, kaum einen anderen Text, in dem es eine so dermaßen Unfähigkeit gibt, konkret zu werden, wie die Butlerschen Texte über eigentlich etwas, was Leute ja ganz unmittelbar auf der Haut angeht, ihre Geschlechtlichkeit. Der Radikalkonstruktivismus, der also mit dieser sprachmagischen Vorstellung Diskurseffekte produzieren ein Körper, erweist sich zugleich als vollkommen vollendete Trennung von Begriff und Sachen, von Zeichen und Bezeichneten, indem man einfach wirklich nur noch über die Zeichen redet und das und die Sache, den Referenten als nicht existent, kann man nicht drüber reden, beiseite schiebt. Als kleinen Einschub muss man, glaube ich, an der Stelle machen, wenn Judith Butler konkret wird, ist das auf eine ganz forcierte Art naiv. Da wird dann, ich weiß nicht, ob jemand den Film Paris is Burning kennt, da geht es um schwarze Drag Queens in New York und es ist eigentlich schon ein eher harter Film. Also denn als schwarze Drag Queen hat man jetzt nicht das einfachste Leben. Und was Butler in diesem Film liest, ist aber eigentlich nur, dass diese Männer einander bemüttern, einander behausen, einander aufziehen, eine Familie gründen, und zwar nicht einfach in einer nutzlosen Imitation, sondern in einer sozialen und diskursiven eines sozialen und diskursiven Aufbaus von Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die bindet, sorgt, lehrt, beschützt und befähigt. Eine Gemeinschaft, die verpflichtet, aber auch umsorgt, das klingt nicht nach so dem wahnsinnig ganz anderen. Und dieser Kitsch diktiert eigentlich auch die Stellungnahmen, die in den letzten Jahren so ein bisschen Gegenstand der Kontroverse waren, nämlich ihre Aussagen zu Palästina, Israel und ihre berühmt-berüchtigte Äußerung, dass Hamas und Hisbollah doch auch zur Linken gehören. Weil sie eigentlich immer mit so ganz großen Augen, mit so einer Betonung der eigenen Aufrichtigkeit, des Ich verabscheue Antisemitismus auch ganz doll und Selbstmordattentate finde ich ganz schlimm. Aber wenn mich jemand dafür kritisiert, was ich hier sage, dann habe ich große Angst vor dem Antisemitismusvorwurf, der eine wie mich mundtot macht, während sie tatsächlich überhaupt kein Problem damit hat, ökonomischen Boykott gegen Israel zu fordern, die Streichung des Rückkehrgesetzes, also das Versprechen des israelischen Staates, verfolgte Jüdinnen und Juden weltweit aufzunehmen und sogar die Auflösung Israels zugunsten eines binationalen Staates, das heißt unter palästinensischer Mehrheit, zu fordern. Denn das ist okay, das ist gut gemeint. Weswegen sie übrigens auch dann in einem besonders bizarren Nachwort dieses Essays in Gefährdetes Leben nochmal sich nicht verkneifen kann zu schreiben, wie doch die großen Parteien in Deutschland die Lehren aus dem Faschismus aufgenommen haben und wie bewundernswert das doch sei. Worüber sie nicht redet, sind Vernichtungsdrohungen von arabischer Seite oder von iranischer Seite gegen Israel. Worüber sie nicht redet und wirklich in diesem Text über Antisemitismus in Israel mit keinem Wort ist Auschwitz. Stattdessen wird eine Seite lang ein postmodernes Idyll zitiert von Widerstandskämpfern gegen die israelische Staatsgewalt, die einen vorbildlichen Umgang mit Rasse und Geschlecht und hast du nicht gesehen praktizieren. Und diese Art von Weichzeichner über die Wirklichkeit, die sozusagen in ihren politischen Stellungnahmen ganz unmittelbar draus kommt, denke ich, funktioniert auf einer ganz anderen Ebene auch der theoretische Diskurs, den sie führt. Nun könnte man ja sagen, und wird ja viel gesagt, aber ist es nicht gut, wenn jemand mal diesen Begriff der Natur wirklich radikal angreift, durchstreicht, entmächtigt? War nicht die Vorstellung von Natürlichkeit die schlimmste ideologische Falle in der Geschichte der Geschlechterverhältnisse? Und das ist auch schwer zu bestreiten, dass das natürlich in der Tat die Vorstellung von der Natur der Frau, die kleinere Gehirne hat und größeren Sexualdrang oder auch kleineren Sexualdrang und auf jeden Fall Mutterinstinkte und sowas, dass dieser ganze Dreck natürlich eine fatale Rolle gespielt hat. Aber die Rolle der Natur war im kritischen Denken, im herrschaftskritischen Denken, durchaus der Möglichkeit nach auch eine andere. In Marx kritischer Theorie des Kapitalismus fungiert die Natur ja gerade als Einspruch gegen die Fiktion des autonomen Subjektes, gegen dessen Schöpferpathos. Nicht nur, dass Natur sagen, der unhintergehbare Marker, der Verweis auf die Bedürftigkeit der Menschen, auf die Bedürftigkeit der menschlichen Kreatur ist, und damit auf den unhintergehbaren Zwang dafür zu sorgen, dass Menschen genug zu essen, zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf. Und zwar eben auch mehr als gerade mal ein Mückenkuchen. So ist in Marxens Kritik des Gotha-Programms, also des ersten Programms der Vereinigten Sozialdemokratie, wo die Sozialdemokraten schreiben, Arbeit ist Schöpfung allen, ist die Schöpfung allen Reichtums, ist in den kritischen Randglossen von Marx, wo er sagt, was für ein Unsinn. Natürlich ist die Natur genauso Bedingung von Reichtum. Also es ist gerade da die Kritik an dieser Vorstellung des natürlich männlichen Schöpferpathos, der aus eigener Machtvollkommenheit Reichtümer aus dem Nichts schafft. Und man kann das durchaus nochmal, das ist insgesamt eine ziemlich interessante Frage, wie bei Marx eigentlich die Arbeitskraft gefasst ist als Grenzbegriff zwischen Geist und Natur und durchaus in beide Richtungen auch wieder kritisch. Vielleicht kann man aber allgemein sagen, und den Schlenker mache ich einmal kurz, bevor ich dann wieder auf Frau Butler zurückkomme. Dass Marx hier natürlich darauf reagiert, auf das prekäre Verhältnis des bürgerlichen Subjektes, und zwar eben des männlichen bürgerlichen Subjektes zu seinem Körper, als Inbegriff von Natur überhaupt. Denn das Subjekt als Realabstraktion, das heißt, wie Marx eben schon in zur Judenfrage bestimmt, als Abstraktion von allen konkreten Bedingtheiten, von allem, was es tatsächlich als leibliches Individuum ausmacht, als Abstraktion zum Citoyen, der eben dadurch auch zum allgemeinen Marktsubjekt und Staatsbürger taugt. Zu dieser Abstreifung alles Besonderen gehört eben insbesondere natürlich auch die Verleugnung, die Exorzierung all dessen, was ihn daran gemahnt, dass er eben so autonom dann doch wieder nicht ist. Und dazu natürlich eben vor allen Dingen die eigene Bedingtheit, die Tatsache eben der eigenen Kindheit, der eigenen Ohnmacht, der Tatsache, dass er sich nicht selbst geschaffen hat, sondern eines Mutterbauches bedarf. Und ich glaube, aus dem Motiv kann man ganz viel diese Verleugnung eben der Bedingtheit durch andere, und zwar eben durch ein in der Geschlechterordnung auch nochmal unterstrichenes weiblichen anderen, das ist ein ziemlich, ziemlich zentrales Motiv. Und andererseits kann das bürgerliche Subjekt natürlich auch schlecht und wieder eben als männliches verstanden ohne seinen Körper auskommen, der ihm als ein, wie seine anderen Bedingtheiten auch, als verdinglichtes, schicksalshaftes, als Ausweis der eigenen Besonderheit gegenübertritt. Und zwar als Ausweis der eigenen Besonderheit natürlich gerade gegenüber dem Kapital, dem er sich natürlich als Lohnarbeiter auch irgendwie andienen muss, verkaufen muss und sagen können muss, warum er besser ist als die anderen. So kommt eben zum Stolz auf so einen Quatsch wie Herkunft eben auch der Stolz auf den eigenen Körper, und zwar eben gerade die eigenen Muskeln oder meinetwegen auch den eigenen Superschwanz oder was Männer dann eben so haben als Stolz. Während genauso bei Frauen, die ja in der bürgerlichen Ideologie auf Körper reduziert sein sollen, zugleich auch immer ein Moment des Doppeldeutigen reinkommt. Denn während Frauen einerseits irgendwie Körperlichkeit repräsentieren sollen, repräsentieren sie ja in anderen Darstellungsformen, anderen ideologischen Formen, zugleich so etwas wie den besonders reinen Geist, das ätherisch Denkbare, das, was man nicht der Welt aussetzen darf, was, sagen wir, bei den kleinsten Windhauch kaputt gehen konnte, die ätherische Schönheit, die geistige Tugend, all solche Gestalten wie Prinzessin Luise von Preußen, die so ist ein tugendhaftes Wesen, und zwar eben nicht nur eine tugendhafte Frau, sondern auch ein tugendhafter Mann. Und es gibt eine sehr, sehr bemerkenswerte Novelle von Maupassant, wo er genau diesen Widerstreit beschreibt, wo es nämlich um eine Frau geht und einen eifersüchtigen Mann. Und dieser eifersüchtige Mann möchte eben, dass seine Frau nicht mehr begehrenswert ist für andere Männer. Und deshalb schwängert er sie am laufenden Band. Und dadurch wird sie eben, gerade durch diese Reduktion auf körperliche Weiblichkeit, dicker Bauch und sowas, wird sie gerade eben unattraktiv für die anderen Männer. Und insofern ist das auch bei Frauen zumindest mit der Reduktion auf reine Körperlichkeit in der bürgerlichen Ideologie auch schon immer ein bisschen komplizierter. Was aber auf jeden Fall, was sich aber auf jeden Fall sagen lässt, ist, je mehr Subjekt, und ich denke, das kann man für beide Geschlechter formulieren, je mehr Subjekt, desto mehr Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung in einem unmittelbaren Sinne der Bearbeitung des eigenen körperlichen Materials, des eigenen Subjektmaterials. Und desto mehr wird aber genau dieses Selbst zum Mittel und desto weniger bleibt von ihm übrig als Zweck. Adorno hat das mal die wachsende organische Zusammensetzung des Subjekts genannt, der also immer mehr von dem, was ihn besonders macht, zum Mittel für anderes machen muss. Und ich denke, das kann man in diesen ganzen Debatten über Schlüsselqualifikationen und lebenslanges Lernen und Flexibilität und sowas alles sehr schön verfolgen, wie immer mehr auch das Gefühlsleben, die eigene Begeisterung, die eigene Affektivität zum Material der beruflichen Karriere gemacht wird, statt zu etwas Unvermittelten. Und falls wir in der Diskussion irgendwann noch Lust haben, könnten wir, da ich vorhin vor der Tür gehört habe, dass ja einige Buffy-Fans gibt, über Faith als den Ausdruck genau dieser Aporie diskutieren. Über Faith, die zweite Jägerin, the second Slayer, die genau das Problem hat. Sie will einfach autonom und frei sein und durch nichts bestimmt, und am Ende kann sie sich eigentlich nur noch selber als Mittel verwalten und bleibt von ihren Zwecken nichts mehr übrig. Adorno und Horkheimer haben gegen gegen dieses Verhältnis des Subjektes zu sich, seinem Natursubstrat, eben das Eingedenken der Natur im Subjekt gefordert. Das Eingedenken der Natur als eben genau das nicht identischen, unverfügbaren, was die Herrschaft, was sich durch Herrschaft, auch Selbstbeherrschung immer zum Material gemacht werden soll, aber dadurch eben auch immer wieder als etwas, was dem entgegensteht, gesetzt ist, sich ihm entzieht. Glück, nicht zufällig, wird von Adorno als rien faire comme une bête, also nichts machen wie eine Bestie, wie ein Tier, definiert, bestimmt. Insofern ist Natur zwar einerseits eben immer Zwang, ohne dass wir hungrig wären, durstig, ein Dach über den Kopf und so weiter, würden wir wahrscheinlich sehr viel weniger bereitwillig unsere Arbeitskraft verkaufen. Aber Natur ist Stellvertreterin eines gesellschaftlichen Zwangs, ist selber zwanghaft, aber eben auch Bedingung der Möglichkeit von deren Ende. Die Möglichkeit der Bedingung von beseelter Natur, und zwar eben auch der beseelten Natur des Subjekts. Die Schwierigkeiten des Subjekts mit seinem Körper, mit seinem eigenen Natursubstrat, die Schwierigkeiten des Austarierens von männlich, weiblich, Körper, Geist, werden im zunehmenden Fortschreiten dieses immer weiter bearbeiten, zugleich immer brüchiger. Wir stellen, das ist jetzt keine besonders originelle These, wenn ich das sage, kann feststellen, der Gegensatz öffentlich-privat löst sich mehr und mehr auf, indem einerseits Beruf sowas wie ein Hobby sein soll, wo man auch Arbeit schön mit nach Hause nimmt und Heimarbeit leistet und sich andererseits bei der Arbeit wie zu Hause fühlt, wo die Zeit, die man dann noch hat, mit der kann man selber kaum noch was anfangen und muss dann seine Freizeit so ein bisschen durch die dafür vorgesehene Industrie verwalten lassen. Wir haben andererseits, auch das ist wiederum kein besonders origineller Befund, etwas, was man Feminisierung der Lohnarbeit nennen kann, was es gibt gerade im Buch von Nina Power die eindimensionale Frau, wo es genau darum geht, wo also in der Lohnarbeit nicht einfach nur Schaffen und fertig gefordert wird, sondern Kommunikationsfähigkeit, im Team arbeiten, an sich selber arbeiten, Empathie für sich und andere, auch mal auf den eigenen Bauch hören, wo Führungskräfte also ständig solche Seminare besuchen müssen, um genau all das zu erlernen, was früher mal weibliche Tugenden hießen. Und es gibt von Thomas Ebermann das Stück Firmenhymnenhändler, wo genau diese Arten von Seminare, von Ideologien beschrieben werden und wo man sich fast freut, wenn der alte verknöcherte Firmenchef mal auftaucht, der von so einem Schnickschnack nichts hält, bis man dann merkt, dass er einfach ein altertümliches Arschloch ist und auch nicht besser. Andererseits eben sind Frauen tatsächlich gerade in den abgekoppelteren Regionen des Weltmarktes die letzte Ressource für so etwas wie Familienlohn. In Sweatshops arbeiten mehr Frauen und sind halt zäher und tougher dann in den Vorstellungen. Und auf der mittleren Ebene ist sowieso jeder durch den Computer seine eigene Sekretärin, ob Mann oder Frau. Und wenn man gerade mal einen neuen Job braucht, jeder sein eigenes Bewerbungsschreiben, der sich anpreist, schick macht fürs Kapital. Dass Judith Butlers Theorie ein Reflex auf diese Flexibilisierung der Geschlechterordnung ist, ist schon mehrfach festgestellt worden, so auch zum Beispiel bei Andrea Truman in ihrem Buch Feministische Theorie. Vielleicht ist aber noch entscheidender, dass Butler eben ein Reflex ist auf das Prekärwerden des Körpers selbst. Je wichtiger eben genau diese immateriellen Qualitäten, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Empathie wird, je weniger es die klassischen Körperarbeitsstellen gibt, zumindest in den Metropolen, wo man mit nacktem Oberkörper die Kohle rausschlägt. So. Wo also aus der Verausgabung von Hirnmuskelnerven zunehmend die Muskeln herausgekürzt werden, oder doch zumindest auf eine ideelle Art und Weise herausgekürzt werden. Denn natürlich leidet auch der Programmierer unter einem kaputten Rücken. Aber anders als der Bergarbeiter, der richtig stolz auf seine Staublunge sein konnte, kann der Programmierer eigentlich seltener stolz auf seinen kaputten Rücken sein, weil er eigentlich nicht in seinen Job reingehört, dieses körperlich Sein. Der Körper wird eben reduziert auf eine mitgeschleppte Last, von dem man eigentlich gar nicht weiß, wozu er da ist, dessen Ächzen und Stöhnen, der Schmerz also beim kaputten Rücken, vor allen Dingen eins anzeigt, nämlich das Scheitern oder den Verhältnissen nicht gewachsen zu sein. Deswegen muss der Körper gerade um dieses, ich weiß nicht, was mit ihm anzufangen, einerseits, um andererseits dieses Ächzen und Stöhnen zu vermeiden, wiederum dauernd bearbeitet werden durch Muckibuden und Schlagermoves und was auch immer. Und ganz ähnlich funktioniert, denke ich, auch Judith Butler und dieser poststrukturalistische Feminismus. Einerseits wird ständig vom Körper geredet, aber eben auch in einer Art und Weise, ohne von Schmerz, von Last, von Schrecken, von Leben und Tod zu reden. Das heißt, ohne tatsächlich von Körperlichkeit zu reden. Und vielleicht ist das, vor allen Dingen für radikale Linke, das wirkliche geheime Versprechen, die geheime Fantasie. Judith Butler verspricht eine Welt ohne Körperlichkeit, ohne Geschlechterdifferenz, das heißt ohne Mangelerfahrung, ohne die Erfahrung, ich kann nicht alles sein, ohne die Traumata, auf die Welt zu kommen als so ein Fleischtriebklumpen, der überhaupt mit dieser Welt klarkommen muss, ohne die Einschnitte, aber auch des Todes. Ein vollendetes narzisstisches Paradies, was aber, und das ist das Schöne, ja sicher als die unaussprechliche, irgendwann später kommende Utopie zugleich verstaut ist. Man könnte als Fazit vielleicht sagen, einerseits ist der poststrukturalistische Feminismus in einer bestimmten Ebene ganz und gar bedeutungslos, weil er sich eigentlich nur in Diskursspielen erschöpft, in einer bestimmten Form von In-Sprache, In-Speech. Und das kann man vielleicht sogar wortwörtlich nehmen, denn ich glaube, die einzige wirkliche Praxis, die daraus bei ganz vielen folgt, ist das Innenschreiben bzw. das Unterstrich-Innen. Und andererseits spricht eben aus dieser Theorie doch die Verleugnung gerade des Furchtbarsten, was sich Menschen antun können. Und auch das kann man, denke ich, an dieser Form des Unterstrich-I ein bisschen zeigen. Das ist ja immer, oder überhaupt des großen I. Das soll ja eben auch die abweichenden Geschlechtsidentitäten sichtbar machen, die nicht nur Mann oder Frau sind, sondern mehr oder anders oder so etwas. Das kann auch manchmal sehr honorig sein. Ich will das ja auch überhaupt nicht komplett ablehnen, aber ich kenne Texte, in denen steht dann zum Beispiel NationalsozialistInnen, als müsse man wirklich die AG Queer in der NSDAP jetzt doch mal würdigen. Oder in dem Text der Gruppe Genderkiller, ARIA-Innen. Das ist einerseits ein Copyright, um zu zeigen, dass das ein ganz konstruierter Begriff ist, aber der muss trotzdem nochmal gegendert werden, sonst ist es ja ungerecht gegenüber den Arierinnen. Oder, und ich finde das auf eine Art tatsächlich das Schlimmste, Juden-Jüdinnen. Und zwar gerade, wenn es um deren Verfolgung und Ermordung und den Nationalsozialismus geht. Als hätten Menschen in der Situation die Möglichkeit gehabt, ihre abweichende Geschlechtsidentität mal auszuleben. Als wäre der KZ das Ort gewesen, genau für Queer-Experimente. Ich finde, also meines Erachtens sind das gerade Formen, in denen sich politisch korrekt mit bestem Wissen und Gewissen Gewalt gerade verleugnet wird. Und es gibt, ich möchte damit abschließen, es ist eben auch ein Aufruf, das nicht nur unbewusst zu machen. Es gibt da auch, und das ist ein Text, den ich mal sehr beeindruckend fand, eine Gruppe namens Medienpolitische Ambulanzen, die spottet darüber und der Spott geht, das sind Butler-AnhängerInnen, und der Spott geht auf kritische Theorie und Psychoanalyse. Denn der Poststrukturalismus verkündet uns die frohe Botschaft, dass es keine Körper gibt, Zitat, auf die wir immer wieder zurückgeworfen würden. Niemand muss zurück ins Kinderzimmer und sich da wieder mitten zwischen die Kuscheltiere legen, um etwas über sich und seinen Körper zu erfahren. Die einem das einzureden versuchen, haben zumeist ein Problem mit Mama. Das sind also irgendwie typische Jammerlappen, die irgendwie was über ihre eigene Kindheit rausfinden wollen, statt mal fröhlich nach vorne zu gucken. Und dann gibt es eben noch die Autoren der Dialektik der Aufklärung, die sich nach einem Zitat intakten Leib sehnten, was natürlich total oldschool ist, weil man sich dem Schmerz öffnen muss und sich fragmentieren lassen. Das ist dann eben fröhliche Körperwissenschaft und sie passt zurecht zum Spätkapitalismus.